Epilog. Durch Übertragung des Codes vom Samenatom und dank einer im Gegensatz zur Wissenschaft des Kali Yuga völlig anderen Anwendungsweise der Molekularbiologie hat man auf der Grundlage der phonetischen Kabbala Stulasabda und Hiranyagarbhasabda, der orphischen Kabbala der Siddhas aus dem hyperboreischen Kambala künstliche Menschen erzeugt. Ihre Körper sind unvergänglich, denn sie bestehen aus dem unverderblichen Stoff Vraya. Niemand kann sie im Kampfe überwinden, da sie sich selbsttätig und in allen Teilen gleichzeitig regenerieren. Einige wenige von ihnen können ganze Armeen vernichten und alles das dürfte sich in jener Region nahe des Südpols abspielen. Bemerkung zu den Literaturangaben. Ich bin gegen Literaturangaben, habe mich jedoch aus einleuchtenden Gründen dazu entschlossen, dieser Arbeit ein ausführliches Literaturverzeichnis beizufügen. Es wird denjenigen nützlich sein, die sich aus eigenem Antrieb mehr mit der Materie vertraut machen möchten, obwohl vieles von dem, was hier aus Gründen reiner Objektivität aufgeführt wird, weiter nichts ist als Taschenspielerei, Geschäftstüchtigkeit, Makulatur. Es sind darunter aber auch von intelligenten Leuten verfasste Bücher, von Leuten, die sich darüber im Klaren sind, dass es nicht möglich ist, das Thema weiter auszuleuchten, weil sie selbst nicht über die erforderlichen Mittel und Bedingungen verfügen, um sich tiefer damit zu befassen. Trotzdem aber kann der mit Intuition begabte Leser daraus entnehmen, was sich dahinter verbirgt. Man weiß ja auch, dass in der uns bekannten Geschichte der Menschheit immer noch jedes auf Wahrheit beruhende Buch oder Dokument zur rechten Zeit beiseite geschafft worden ist. Hier ist die große Verschwörung am Werk. Andererseits ist es aber notwendig, in der gegenwärtigen Phase der Involution, der Verstofflichung und in Anbetracht der derzeitigen Werteinstufung der Dinge, verborgenes Wissen in den Bereich des Okkultismus zu verweisen. Das würde aber wiederum bedeuten, dass die Wissenden nur dahin gelangt waren, die Demokratie mit ihrer Massenbeeinflussung ernst zu nehmen, was eine völlig absurde Annahme ist. Ich habe darin auch einige große Schriftsteller aufgenommen, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben in dem Versuch, unüberwindbare Mauern zu übersteigen. Ihnen gebührt unsere Ehrerbietung, denn sie leisteten uns Beistand seit unserer Jugend und in dieser dunkelsten Epoche. Den Text des nachfolgenden Literaturverzeichnisses haben wir in allen Fällen, wo es uns als wichtig erschien, durch einige zwischen den Zeilen angebrachte Kommentare ergänzt. Anhang: Schlussrede von Rudolf Hess, gegeben am 31.08.1946. Ich verteidige mich nicht gegen Ankläger, denen ich das Recht abspreche, gegen mich und meine Volksgenossen Anklage zu erheben. Ich setze mich nicht mit Vorwürfen auseinander, die sich mit Dingen befassen, die innerdeutsche Angelegenheiten sind und daher Ausländer nichts angehen. Ich erhebe keinen Einspruch gegen Äußerungen, die darauf abzielen, mich oder das ganze deutsche Volk in der Ehre zu treffen. Ich betrachte solche Anwürfe von Gegnern als Ehrerweisung. Es war mir vergönnt, viele Jahre meines Lebens unter dem größten Sohne zu wirken, den mein Volk in seiner tausendjährigen Geschichte hervorgebracht hat. Selbst wenn ich es könnte, wollte ich diese Zeit nicht auslöschen aus meinem Dasein. Ich bin glücklich zu wissen, dass ich meine Pflicht getan habe, meinem Volk gegenüber, meine Pflicht als Deutscher, als Nationalsozialist, als treuer Gefolgsmann meines Führers. Ich bereue nichts. Stünde ich wieder am Anfang, würde ich wieder handeln, wie ich handelte, auch wenn ich wüsste, dass am Ende ein Scheiterhaufen für meinen Flammentod brennt. Gleichgültig, was Menschen tun, dereinst stehe ich vor dem Richterstuhl des Ewigen. Ich werde mich verantworten, und ich weiß, er spricht mich frei. Das Literaturverzeichnis sowie die Worterklärungen der Sanskrit-Ausdrücke befindet sich zusammen mit den Grafiken, Fotos und Zeichnungen im Anhang als PDF-Datei. Ende des Buches.